Abschnitt 22 aus Das Rote Zimmer von August Strindberg. Übersetzt von Emil Schering. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 22. Kapitel Schlimme Zeiten. Der Herbst hatte auch für Selene große Veränderungen gebracht. Sein hoher Beschützer war gestorben und alle Erinnerungen an ihn sollten ausgetilgt werden. Sogar die Erinnerung an seine guten Taten sollten ihn nicht überleben. Dass das Stipendium eingezogen wurde, verstand sich von selbst, zumal Selene nicht der war, der hinging und bettelte. Übrigens glaubte er jetzt, keine Unterstützung mehr nötig zu haben, nachdem man ihm einmal die Hand gereicht, und er sah viele Jüngere neben sich, die sie eher gebrauchen konnten. Aber er musste auch sehen, dass nicht bloß die Sonne erloschen war, auch alle kleinen Planeten litten unter totaler Verfinsterung. Obgleich er während eines Sommers durch strenge Studien sein Talent verbessert hatte, erklärte der Präfekt, er habe sich verschlechtert, und sein Erfolg im Frühling sei nur ein Glückstreffer gewesen. Der Professor für Landschaftsmalerei sagte ihm als Freund, er werde nie etwas werden, und der akademische Kritiker nahm die Gelegenheit wahr, sich zu rehabilitieren und hielt an seiner ersten Ansicht fest. Außerdem trat bei dem Gemäldekaufenden, das heißt den Geschmack bestimmenden, unwissenden, reichen Haufen, eine Veränderung des Geschmacks ein. Die Landschaften mussten Porträts der Sommerfrischen sein, wenn sie verkauft werden sollten. Was auch dann noch schwer war, denn eigentlich ging nur das weinerliche Genre oder das halbnackte Kabinettstück. Es waren also schwere Zeiten für Selene und er fuhr dabei sehr schlecht. Denn er konnte sich nicht dazu bringen, gegen sein besseres Gefühl zu malen. Er hatte sich jetzt ein aufgegebenes fotografisches Atelier hoch oben in der Regierungsstraße gemietet. Die Räumlichkeit bestand aus dem Atelier selbst mit verfaultem Boden und leckem Dach. Dem letzten Übelstand half jetzt im Winter jedoch der Schnee ab, der darauf lag. Der früheren Dunkelkammer, die nach Kolodium roch, also nur zum Kohlen- oder Holzlager benutzt werden konnte, wenn die Verhältnisse eine solche Benutzung gestatteten. Das Möblement bestand aus einer Gartenbank aus Nussbaum, deren Nägel herausguckten und die so kurz war, dass sie dem, der sie als Bett benutzte, nur bis an die Kniekehlen reichte. Und sie wurde immer als Bett benutzt, wenn der Besitzer, Borger, nachts zu Hause war. Das Bettzeug bestand aus einem halben Plaid. Die andere Hälfte war versetzt und aus einer Mappe, die von Studien anschwoll. In der Holzbude saß ein Kran der Wasserleitung mit Abfluss. Das war die Toilette. Eines kalten Nachmittags, kurz vor Weihnachten, stand Selene vor der Staffelei und malte zum dritten Mal ein neues Bild auf eine alte Leinwand. Er war eben von seinem harten Bett aufgestanden. Eine Aufwärterin war nicht gekommen und hatte nicht geheizt. Teils, weil er keine Aufwärterin hatte, teils, weil er nichts zum Heizen besaß. Auch seine Kleider hatte keine Aufwärterin gebürstet, noch hatte eine ihm Kaffee gebracht. Und doch stand er fröhlich da und pfiff und legte seine Farben zu einem brillanten Sonnenuntergang auf, als es viermal an die Tür klopfte. Selene öffnete ohne Zögern und herein trat Olle Montanus, sehr einfach und leicht gekleidet, ohne Mantel. »Guten Morgen, Olle. Wie steht's? Hast du gut geschlafen?« »Danke für die Nachfrage.« »Wie steht's mit der Metallkasse?« »Oh, schlecht.« »Und den Scheinen?« »Es sind so wenig Scheine im Umlauf.« »So, Sie wollen keine mehr ausgeben. Aber die Valuten?« »Keine vorhanden.« »Glaubst du, dass es ein strenger Winter wird?« »Ich habe heute Morgen viele Seitenschwänze draußen gesehen und das bedeutet kalten Winter.« »Du hast einen Morgenspaziergang gemacht?« »Ich bin die ganze Nacht gegangen, nachdem ich um 12 aus dem roten Zimmer kam.« »So, du bist gestern Abend dort gewesen?« »Ja, und ich habe zwei neue Bekanntschaften gemacht, Dr. Borg und Levin.« »So, die Kuckucke, ich kenne sie. Warum hast du nicht bei ihnen übernachtet?« »Nein, sie waren etwas hochmütig, weil ich keinen Überrock hatte, und ich schämte mich.« »Oh, ich bin so müde, ich lege mich einen Augenblick auf dein Sofa.« »Ich bin durch die ganze Stadt und um die halbe gelaufen. Heute will ich beim Ornamentbildhauer Arbeit annehmen, sonst sterbe ich.« »Ist es wahr, dass du in den Arbeiterverein Nordstern eingetreten bist?« Ja, das ist wahr. Ich halte Sonntag da einen Vortrag über Schweden. Das ist ein Stoff. Sehr gut. Wenn ich hier auf dem Sofa einschlafe, so weck mich nicht. Ich bin so unglaublich müde. Genier dich nicht, schlaf nur. In einigen Minuten lag Olle in tiefem Schlaf und schnarchte. Sein Kopf hing von der einen Seitenlehne, die seinen dicken Hals stützte, herab und seine Beine von der anderen Lehne. Armer Teufel, sagte Selene und warf den Plaid über ihn. Jetzt wurde von neuem geklopft, aber nicht regelmäßig, so dass Selene es nicht für gut fand zu öffnen. Da aber wurde das Klopfen so heftig, dass jede Furcht vor etwas Ernstem schwand, und Selene öffnete die Tür für Dr. Borg und Levin. Borg führte das Wort. Ist Falk hier? Nein. Was ist das für ein Holzsack, der da liegt? Fing Borg wieder an und zeigte mit seinem Schneestiefel auf Olle. Das ist Olle Montanus. Ja, das ist dieses Prachtexemplar, das Falk gestern Abend bei sich hatte. Schläft er noch? Ja, er schläft. Hat er hier übernachtet? Ja, das hat er. Warum hast du nicht geheizt? Hier ist's verteufelt kalt. Weil ich kein Holz habe. Dann lass was holen. Wo ist die Aufwärterin, dass ich sie auf den Trab bringe? Die Aufwärterin ist zum Abendmahl. Dann weck den Ochsen auf, der da schläft, dass ich den schicke. Nein, lass ihn schlafen, bat Selene und zog den Plaid über Olle, der die ganze Zeit geschnarcht hatte und noch schnarchte. Na, dann werde ich dich eine andere Art lehren. Ist Erdfüllung oder Schuttfüllung unterm Fußboden? Darauf verstehe ich mich nicht, antwortete Selene und nahm vorsichtig Platz auf einigen Pappscheiben, die auf den Fußboden ausgebreitet waren. Hast du noch so eine Pappe? Ja, wieso? Fragte Selene, und eine leichte Röte war am Haarboden zu merken. Ich brauche sie und eine Feuerzange. Borg bekam die verlangten Sachen von Selene, der nicht wusste, wohinaus jener wollte. Er nahm seinen Malerstuhl und ließ sich auf die ausgebreiteten Pappscheiben nieder, wo er sitzen blieb, als bewache er einen Schatz. Borg warf den Rock ab und brach mit der Feuerzange ein durch Säuren und Regen morsch gewordenes Brett aus dem Fußboden heraus. »Du bist doch ein verfluchter Kerl«, schrie Selene. »So habe ich's auf der Universität in Uppsala gemacht«, sagte Borg. »Aber das geht in Stockholm nicht. Zum Teufel, ich friere und muss Feuer haben.« Aber dann bricht den Fußboden doch nicht mitten im Zimmer auf. Es ist ja sofort zu sehen. Was schert mich das, ob's zu sehen ist? Ich wohne ja nicht hier. Aber das ist zu hart. Er hatte sich Selene genähert und nun stieß er ihn mit dem Stuhl um. Im Fallen zog Selene seine Pappscheiben mit sich, so dass die bloße Bodenfüllung sichtbar wurde. So ein Schurke hat ja eine regelrechte Holzgrube und sagt kein Wort. Das hat der Regen gemacht. »Das schert mich nicht, wer es gemacht hat. Jetzt wollen wir Feuer machen.« Mit einigen starken Rucken hatte er ein paar Holzstücke abgerissen und bald brannte es im Kamin. Levin hatte sich währenddessen ruhig, abwartend und höflich verhalten. Borg setzte sich vors Feuer und machte die Feuerzange glühend. Wieder klopfte es, dreimal kurz und einmal länger. »Und das ist Falk«, sagte Selene und öffnete. Falk trat ein. Er sah etwas hektisch aus. »Brauchst du Geld?«, fragte Borg den Eintretenden und schlug sich auf die Brusttasche. »Wie du fragst«, antwortete Falk zweifelhaft. »Wie viel gebrauchst du? Ich kann's schaffen.« »Ist es ernst?«, sagte Falk, und sein Gesicht wurde heller. »Ernst? Wie viel? Die Summe, die Ziffer?« »Oh, so 60 Kronen könnte ich gut gebrauchen.« »Bist du aber bescheiden«, sagte Borg und wandte sich an Levin. »Ja, das ist sehr wenig«, sagte der. »Greif zu, Falk, solange der Beutel offen ist.« »Nein, das will ich nicht. Ich brauche nicht mehr und kann eine größere Schuld nicht aufnehmen. Übrigens weiß ich nicht, wann es bezahlt werden muss.« 12 Kronen jeden sechsten Monat, 24 Kronen im Jahr, in 2 Raten«, antwortete Levin sicher und bestimmt. »Das sind billige Bedingungen«, sagte Falk. »Wo kriegt ihr darauf Geld?« »In der Stellmacherbank. Gib Papier und Feder her, Levin.« Er hatte bereits Schuldschein, Feder und ein Taschentintenfass in der Hand. Der Schuldschein war von den anderen bereits ausgefüllt. Als Falk die Zahl 800 sah, zögerte er einen Augenblick. 800 Kronen?« sagte er fragend. Nimm doch mehr, wenn du nicht zufrieden bist. Nein, ich will nicht. Und es ist ja einerlei, wer das Geld nimmt, wenn es nur richtig bezahlt wird. Übrigens, bekommt ihr Geld auf solche Papiere ohne Sicherheit? Ohne Sicherheit. Du hast ja unsere Bürgschaft, antwortete Levin verächtlich und vertraulich. Ich will ja nichts dagegen sagen, meinte Falk. Ich bin dankbar, dass ihr Bürgschaft leistet, aber ich glaube nicht, dass es durchgeht. Oho, es ist bereits bewilligt, sagte Burg und holte einen Bewilligungsschein, wie er es nannte, hervor. Also unterschreib. Falk schrieb seinen Namen. Burg und Levin sahen ihm wie Polizisten über die Schulter. Assessor, diktierte Burg. Nein, ich bin Literat, antwortete Falk. Das taugt nicht, du bist als Assessor angemeldet und stehst als solcher noch im Adressbuch. Habt ihr nachgesehen? In Formsachen muss man streng sein, sagte Burg ernst. Falk unterschrieb. Komm her, Selen, und bezeuge, befahl Burg. Ich weiß nicht, ob ich darf, antwortete der. Ich habe zu Hause auf dem Lande so viel Elend aus solchen Unterschriften entstehen sehen. Du bist jetzt nicht auf dem Lande und hast es nicht mit Bauern zu tun. Schreib, du bezeugst, dass Falk seinen Namen selber geschrieben hat. Das kannst du doch wohl tun. Selen unterschrieb, schüttelte aber den Kopf. Weg nun den Zugochsen dort auf, dann kann er auch unterschreiben. Als alles Schütteln vergeblich war, nahm Burg die Feuerzange, die jetzt rot geworden war, und hielt sie dem Schlafenden unter die Nase. »Wach auf, du Hund, dann kriegst du was zu essen«, schrie er. Und Olle sprang auf und rieb sich die Augen. »Du sollst Falks Unterschrift bezeugen. Verstehst du?« Olle nahm die Feder und schrieb nach dem Diktat der beiden Bürgen, worauf er sich wieder schlafen legen wollte, von Burg aber zurückgehalten wurde. »Nein, warte noch, Falk muss erst eine Ersatzbürgschaft schreiben.« »Schreib nicht, Falk«, sagte Olle, »das geht nicht gut, das ist die Sorge.« »Still, du Hund«, brüllte Burg, »komm her, Falk. Wir haben eben Bürgschaft für dich geleistet.« »Kaution, verstehst du? Jetzt sollst du eine Ersatzbürgschaft leisten anstelle Struves, der gerichtlich belangt ist.« »Was heißt Ersatzbürgschaft?«, fragte Falk. »Das ist nur eine Form. Das Darlehen lautet auf 800 in der Malerbank. Die erste Anzahlung ist geleistet, dann lässt sich aber der Strube gerichtlich belangen und wir müssen einen Ersatzmann schaffen. Es ist ja ein altes, gutes Darlehen und kein Risiko dabei. Das Geld ist vor einem Jahr verfallen.« Falk unterschrieb und die beiden Zeugen ebenfalls. Burg faltete sorgfältig und mit Kennermiene die Schuldscheine zusammen und überreichte sie Levin, der sich sofort nach der Tür begab. »Jetzt bist du in einer Stunde wieder mit dem Geld zurück«, sagte Burg, »sonst gehe ich sofort zur Polizei und lasse nach dir telegrafieren.« Darauf stand er auf und legte sich mit seinem Werk zufrieden aufs Sofa, auf dem Olle gelegen hatte. Der wankte ans Feuer, ließ sich auf die Erde nieder und rollte sich zusammen wie ein Hund. Eine Weile herrschte Schweigen. »Hör mal, Olle«, sagte Selen, »wenn wir ein solches Papier unterschreiben würden.« »Dann kämen die auf Rindö«, sagte Burg. »Was ist Rindö?«, fragte Selen. »Das ist eine Strafanstalt, die in den Schären liegt. Wenn die Herren aber den Mälarsee vorziehen, so gibt's da ein Gefängnis, das heißt Langholm.« »Im Ernst, was geschieht«, fragte Falk, »wenn man am Verfalltag nicht bezahlen kann?« »Dann nimmt man ein neues Darlehen von der Schneiderbank«, antwortete Burg. »Warum leiht ihr nicht von der Reichsbank?«, fragte Falk wieder. »Die ist faul«, antwortete Burg. »Verstehst du das?«, sagte Olle zu Selen. »Nicht ein Wort«, antwortete der. »Ihr werdet's einmal lernen, wenn ihr Assistenten an der Akademie seid und ins Adressbuch kommt.« Ende von Abschnitt 22.